بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen, bei den Entsandten, die wie eine Mähne aufeinander folgen, den einen Sturm entfesselnden und den alles ausbreitenden, den klar trennenden, den Ermahnung überbringenden, zur Pflichterfüllung oder zur Warnung. Gewiss, was euch versprochen wird, wird sicher hereinbrechen. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Wenn dann die Sterne ausgelöscht werden und wenn der Himmel gespalten wird und wenn die Berge zersprengt werden und wenn für die Gesandten ihre Zeit gesetzt wird, auf welchen Tag ist ihre Frist festgelegt worden? Auf den Tag der Entscheidung. Und was lässt dich wissen, was der Tag der Entscheidung ist? Wehe an jenem Tag den Leugnern. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Haben wir nicht die früheren vernichtet? Hierauf lassen wir ihnen die späteren folgen. So verfahren wir mit den Übeltätern. Wehe an jenem Tag den Leugnern. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. Haben wir euch nicht aus verächtlichem Wasser erschaffen, das wir dann in einem festen Aufenthaltsort haben sein lassen, bis zu einem bekannten Zeitpunkt? So haben wir bemessen, welch trefflicher Bemesser sind wir. Wehe an jenem Tag den Leugnern. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. Haben wir nicht die Erde zu einem Ort der Aufbewahrung gemacht, für die Lebenden und die Toten, und auf ihr festgegründete, hochaufragende Berge gemacht, und euch frisches Wasser zu trinken gegeben? Wehe an jenem Tag den Leugnern. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Zieht los zu dem, was ihr stets für Lüge erklärt habt. Zieht los zu einem Schatten mit drei Verzweigungen, der kein wirklicher Schattenspender ist und nicht als Schutz gegen die Flammen nützt. Sie wirft mit Funken wie Schlösser, als wären sie gelbe Kamele. Wehe an jenem Tag den Leugnern. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Das ist der Tag, an dem sie nicht reden werden und es ihnen nicht erlaubt wird, dass sie sich entschuldigen. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Das ist der Tag der Entscheidung. Wir haben euch mit den Früheren versammelt. Wenn ihr also eine List habt, so führt sie gegen mich aus. Wehe an jenem Tag den Leugnern. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden sich in Schatten und an Quellen befinden. Und bei Früchten von dem, was sie begehren. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr zu tun pflegtet. Gewiss, so vergelten wir den Rechtschaffenen. Wehe an jenem Tag den Leugnern. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Esst und genießt ein wenig, ihr seid ja Übeltäter. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Und wenn zu ihnen gesagt wird, verbeugt euch, verbeugen sie sich nicht. Wehe an jenem Tag den Leugnern. An welche Aussage nach dieser wollen sie denn glauben?